Rom, zweimal beherrschtest du die Nationen. Dein Adler flog hinaus vom Kapitol und trug dein Machtgebot von Pol zu Pol, gefolgt vom Sturmschritt deiner Legionen. Dann sah man deinen heiligen Vater thronen, in seiner Brust der Wahrheit Monopol, in seinem Mund der Seelen Weh und Wohl, in seiner Hand so Erd- und Himmelskronen. Zum dritten Mal wirst du die Welt nicht knechten, greift auch ein eitler Greis im Petersdom wahnwitzig nach der Gottheit ewigen Rechten. Was einst geblendet, heut ist's ein Phantom, Tag ist's und bleibt's trotz allen finsteren Mächten, du aber ward's zur Totenstadt, o Rom. Karl Gerock.